Gangster. Hab mit den Weight Watchers Sex gehabt und bin jetzt extra platt. Wir flacken auf der Couch und kippen den Check. Denn an Tagen wie diesen sind wir doper als Crack. Recorden den Track, dass Fans in Horden ankommen. Und du hast schon mehr Körbe als der Jordan bekommen. Das ist die vierte EP mit Rhyme Philosophie. Wir besten los und geben Speed wie kleine Kinder auf Ski. Das ist pure Ironie von den drei besten MCs. Du bist nicht so fresh wie die? Dann wär's besser, wenn du fließt, denn auf diesem Beat sperr ich Kilis ins Verlies. Und dass du wack bist, ist der Grund, dass deine Schnitte dich verließ. Dass deine Schnitte dich verließ. Tut dir nichts zum Thema, jeder hat Fehler. Ich hab beispielsweise keine Gegner, überleg mal. Ich lass die Fetzen fliegen wie bei Lepra, die drei Rappenden. Halt, stopp! Seht mal, da geht was. Wo geht die Party ab? Die Florist. Extra Blatt 2012. Männlich wie das Kirchenstall. Schmutzdicht, aber sportlich. Everybody going wild. Wo geht die Party ab? Die Florist. Extra Blatt 2012. Männlich wie das Kirchenstall. Schmutzdicht, aber sportlich. Everybody going wild. Extra, extra, check mal diesen Rapper. Hosea sorgt für Schlagzeilen wie ein Entdecker. Ich hab für jede Situation fett nen Text parat, dreh so dicke Joints, ich brauch stets nen Extrablatt. Bin dein Extrablatt, doch immer kreativ. Bewege mich auf Ebenen, die sonst keiner sieht. Komm wieder zu mir und hab den nächsten Text am Start. Das ist ein Kreislauf, 360 Grad. Auf diesem Gebiet gibt es niemanden wie die drei MCs. Unser Flow burnt wie Napalm im Krieg. Ich schieße auf die Rapper hier im Krisengebiet. Wir bringen Battle Rap zurück ins Game, wie du jetzt siehst. Hier heißt es Mic an, beat laut und spit dein Text. Und für die Stimmung wird ein dicker Spliff angesteckt. Es dauert nicht mehr lang und die Floristen füllen eure Titelseiten. Denn wir sind jetzt fett am Start. Floristen extra platt. Die Florist. Extra Blatt 2012. Männlich wie das Kirchenstall. Schmutzdicht, aber sportlich. Everybody going wild. Die Florist. Extra Blatt 2012. Männlich wie das Kirchenstall. Schmutzdicht, aber sportlich. Everybody going wild. Ich hab nen Text parat, druck frisch wie das Extra Blatt. Check das ab, wenn ich Wortfetzen pack und daraus ein paar Sätze mach. Lach nur Wacker Spaß, ich rock den Scheiße extra krass. Besorg dir lieber einen Schirm, denn ich mach dich extra nass. Danach mach ich mich extra blatt. Wenn mir wären extra Blättchen, hatten Rollen extra dickes Ding, damit ihr auch noch was von habt. Verkackt, wenn ihr jetzt dachtet, ich würd mal einen ziehen lassen. Es wird nur in die Hose gehen und vielleicht in eure Nasen. Züge gibt's heute nur für mich und das ganz ohne Bahnverkehr. Für euch gibt's dafür Titan Rap und der kommt nicht von ungefähr, sondern direkt von der Crew, die hoffentlich bald jeder kennt. Die Floristen 2012, extra blatt, die Scheibe brennt. Ich könnt noch so viel schreiben, doch das Papier wird langsam knapp. Deshalb hör ich besser auf, sonst brauch ich noch ein extra Blatt. Doch falls du noch ein Baxter hast, würde ich sagen, check mal ab, Bau, die ist draußen. Die Floristen extra Blatt. Wo geht die Party ab? Die Florist. Extra Blatt 2012. Männlich wie das Kirchenstall. Schmutzdicht, aber sportlich. Everybody going wild. Wo geht die Party ab? Die Florist. Extra Blatt 2012. Männlich wie das Kirchenstall. Schmutzdicht, aber sportlich. Everybody going wild. Ich werde Ihnen jetzt meine Geschichte erzählen. Sie ist voll dunkler Geheimnisse und Intrigen. Sie ist reich an Ironie und wirklich amüsant. Extra, extra! Extra, extra! Extra, extra. Extra, extra. Extra, extra. Extra, extra.